5-5, Drafi Deutscher, welche Farbe hat die Welt? Als ich klein war, ging ich zum Vater mit dem Malbuch in der Hand und ich fragte, welche Farbe hat die Welt? Welche Farbe hat die Welt? Ist sie schwarz oder grün? Ist sie blau oder gelb? Ist sie rot wie die Rosen oder braun wie die Pferde? Oder ist sie so grau wie des Schäfers große Herde? Grün sind die Bäume und die Gräser und das Laub. Bäume tragen Früchte und vertilgen den Staub. Blau ist das Meer, das die Sonne immer küsst. Blau ist der Himmel, der dir zeigt, wie klein du bist. Rot, das ist die Liebe, sie darf niemals vergehen. Wenn du erst einmal groß bist, wirst du das verstehen. Denn bist du ohne Liebe, dann fehlt dir auch das Glück. Wenn du sie später findest, denk an mein Wort zurück. Welche Farbe hat die Welt? Ist sie schwarz oder grün? Ist sie blau oder gelb? Ist sie rot wie die Rosen oder braun wie die Pferde? Oder ist sie so grau wie des Schäfers große Herde?